ich ein Maler wär, dann malte ich dein Bild. Du bist so schön, die ganze Welt soll dich bewundern. Doch deine Liebe will ich ganz für mich allein. Das soll heute und immer so sein. Gott sei Dank sind wir beide oft auf der Bahn und die Bahn steht im Park gleich da, wo die Bäume blühen. So fängt an für uns zwei unser Reichtum an. Unsere Liebe ist Gold es wert, sie ist immer grün. Ich suche einen Schatz und der braucht nicht aus Gold zu sein und nicht aus Edelstein. Er braucht nur lieb zu sein. Ich glaub, ich fand die längst mit dir den Schatz, der mir gefällt. Nun sind wir zwei das reichste Paar der Welt. Uns wird zwar hier und da in der Zukunft was fehlen, doch dafür haben wir ja uns zwei. Ich suche einen Schatz, den ich im Leben nie verliere. Und diesen Schatz, mein Schatz, fand ich mit dir. Und diesen Schatz, mein Schatz, fand ich mit dir. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Vielleicht schon morgen. Und du weißt, dass er dich liebt. Fühlst du dich bei ihm geborgen? Weil er mehr als andere gibt. Dann sag ja, dann sag ja. Jeden Tag, jedes Jahr wird dein Leben so schön wie nie vorher. Dann sag ja, dann sag ja, er ist immer für dich da. Darum mach ihm das Warten nicht so schwer. Spiel mit mir kein falsches Spiel. Wenn du glaubst, du gehörst zu mir, frag dein Herz und dein Gefühl. Dann sag ja, dann sag ja. Tag, jedes Jahr wird dein Leben so schön wie nie vorher. Dann sag ja, dann sag ja, ich bin immer für dich da. Bitte mach mir das Warten nicht so schwer. Ganz allein musst du entscheiden, doch wie wär ich zu beneiden, wenn du mit mir gehen willst. Dann sag ja, dann sag ja, jeden Tag, jedes Jahr wird dein Leben so schön wie nie vorher. Dann sag ja, dann sag ja, ich bin immer für dich da. Bitte mach mir das Warten nicht so schwer. Die Erde war rot und die Sonne war tot im Sommer 42. Und es stand nicht gut um diese Welt, was wird die Zukunft geben? Und jeder riss und biss sich durch und wollte überleben. Und alle sangen dann das Lied vom einfachen Mann. Wir sangen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, die Schuhe voll Sand. Hey, packen wir es an. Ich bin ein einfacher Mann und ich tu, was ich kann. Sie sagen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, mit dem Kopf durch die Wand. Hey, ich bin aus gutem Holz, ich bin ein einfacher Mann und darauf bin ich stolz. Zeit verging, jeder zog den Gürtel etwas enger. Einer für alle und alle für einen, man krümmte jeden Finger. Und so wurde gebaut und vertraut mit Hammer, Sand und Stein. Mit Saft und Kraft wuchs wieder Gras, man fuhr parat zum Rhein. Und alle sangen dann das Lied vom einfachen Mann. Sie sangen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, die Schuhe voll Sand. So packen wir es an, ich bin ein einfacher Mann und ich tu, was ich kann. Sie sangen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, mit dem Kopf durch die Wand. Hey, ich bin aus gutem Holz, ich bin ein einfacher Mann und darauf bin ich stolz. Und so stehen sie heute so fest wie ein Baum, die Männer der ersten Stunde. Stolz und stark und voller Hoffnung höre ich aus ihrem Munde. Leg mir den Hammer in deine Hand, du bist noch jung in Jahren. Zerschlag nicht das, was wir mit Blut und Schweiß erworben haben. Und alle sangen dann das Lied vom einfachen Mann. Sie sangen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, die Schuhe voll Sand. Sie sangen hey, so packen wir es an, ich bin ein einfacher Mann und ich tu, was ich kann. Ich tu, was ich kann. Sie sangen hey, mit dem Hammer in der Hand. Hey, mit dem Kopf durch die Wand. Hey, ich bin aus gutem Holz, ich bin ein einfacher Mann. Ich bin ein einfacher Mann und darauf bin ich stolz. Denk ich oft daran. Doch das waren Träume. Ehre, das heißt, es war einmal. Ehre, das heißt, es ist vorbei. Ehre war nur die Illusion von Liebe. Ehre, Ehre, Ehre, das heißt, es war so schön. Ehre heißt nicht auf Wiedersehen. Ehre, wir träumen heute noch, doch Ehre. Hin. Was fragst du, ob ich einsam bin? Mir bleibt nur ein fremdes Wort. Ehre, Ehre. Die Liebe ist ein Sonnenstrahl. Es bleibt nur ein, es war einmal. Ein Duft, ein Wort, Erinnerung. Und so viele Träume. Ehre, das heißt, es war einmal. Ehre, das heißt, es ist vorbei. Ehre war nur die Illusion von Liebe. viele sind. Ehre wir träumen heute noch, doch Ehre. Ist so einer, den man übersieht, leise und ohne viel Mut. Ich sah ihn schüchtern vorübergehen und das gefiel mir so gut. Andere versprechen vom Himmel das Blau und nehmen's nie so genau. Aber er ist ein Schatz. Er ist für mich der Mann zum Träumen. Und bei ihm, da will ich sein. In meinem Herzen ist nur Platz für ihn allein. Aber er ist ein Schatz. Er ist für mich der Mann zum Träumen. Und bei ihm, da will ich sein. In meinem Herzen schickt am Sonntag mir Blumen ins Haus mit einem kleinen Gedicht. Lachen mich auch meine Freundinnen aus, sowas bekümmert mich nicht. Denn Kavaliere, romantisch wie er, die gibt es heute nie mehr. Aber er ist ein Schatz. Er ist für mich der Mann zum Träumen. Und bei ihm, da will ich sein. In meinem Herzen ist nur Platz für ihn allein. Aber er ist ein Schatz. Er ist für mich der Mann zum Träumen. Und bei ihm, da will ich sein. In meinem Herzen ist nur Platz für ihn allein. Und wenn im Leben der Wind mal weht und wenn kein anderer mir zu mir steht, aber er bleibt ein Schatz. Er bleibt für mich der Mann zum Träumen. Und bei ihm, da will ich sein. In meinem Herzen ist nur Platz für ihn allein. Aber er ist ein Schatz. Er ist für mich der Mann zum Träumen. Und bei ihm, da will ich sein. In meinem Herzen ist nur Platz für ihn allein. Nimm die Gitarre und spiel. Zieh deine Show ab im Leben. Mal kriegst du wenig, mal viel. Es kommt drauf an, was sie geben. Was du so denkst, ist egal. Dich kennen alle nur heiter. Doch nur die Frau, die du küsst, die weiß genau, wer du bist. Passt so leicht in keinen Anzug rein. Die meisten Schuhe sind dir viel zu klein. Du bist ein Fremder, den das Leben liebt. Du bist der Mann, den es nicht gibt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Du bist ein Fremder, den das Leben liebt. Du bist der Mann, den es nicht gibt. Mm-hmm. Mm-hmm. dein Spielplatz die Welt. Aber du bist schon erwachsen, trotzdem machst du dafür Geld. Manchmal noch kindische Faxen, doch die Musik ist dir dann wie eine schöne Geliebte. Und jede Frau, die dich küsst, die weiß genau, wer du bist. Du passt so leicht in keinen Anzug rein. Die meisten Schuhe sind dir viel zu klein. Du bist ein Fremder, dem das Leben liebt. Du bist der Mann, den es nicht gibt. La la la la la la la la la. Ein Fremder, den das Leben liebt. Du bist der Mann, den es nicht gibt. Du passt so leicht in keinen Anzug rein. Die meisten Schuhe sind dir viel zu klein. Du bist ein Fremder, den das Leben liebt. Du bist der Mann, den es nicht gibt. Wenn es grün wird, hat schon manch einen Wald. versuchen, mich zu verstehen. Wenn dieser Brief dich erreicht, werd ich dich irgendwann wiedersehen. Sag mir nicht nein, sag vielleicht, was der Wind und Roy Black sind dagegen der letzte Dreck. Ihr müsst Dieter Thomas quälen, mich in die Hitparade wählen. Wenn ich tanze ganz verzückt, wären die Fans von mir verrückt. Sie rufen alle laut, Schuhe, ja, ich bin für alle da. Diese Scheibe ist ein Hit, man kriegt jedes endlich mit. Scheibe müsst ihr kaufen, jetzt ist eine Scheibe für die Doofen. Sie wollen von mir eine Locke, wer die nicht kriegt, der kriegt eine Socke. Meine Stimme ist enorm, wer mich hört, kriegt warme Ohren. Na du kleine Honigbiene, hilf mir, dass ich auch verdiene. Hast du auch 6 Mark dabei, dann kauf die Scheibe 1, 2, 3. Diese Scheibe ist ein Hit, wann kriegt ihr das endlich mit? Diese Scheibe müsst ihr kaufen, es ist eine Scheibe für die Doofen. Leute, schenkt mir eine Rose und reißt mir Stücke aus der Hose. Mädchen, seid nicht so verklemmt und stürzt euch auf mein Oberhemd. Kinder, denkt an meine Rente, ich nehme auch von euch Präsente. Und wenn euch der Rhythmus packt, dann klatscht alle mit dem Takt. Diese Scheibe ist mit, wann kriegt ihr das endlich mit? Diese Scheibe müsst ihr kaufen,